Jesus, thank you today. Jesus, danke heute früh. That you've brought us to the Father. Dass du uns zum Vater gebracht hast. And Father, thank you for being so amazing. Und danke, Vater, dass du so erstaunlich bist. That you sent Jesus. Du hast Jesus gesandt. To bring us to yourself. Um uns zu dir selbst zu bringen. And that you've exalted his name above every name. Du hast seinen Namen erhoben über jeden anderen Namen. In heaven and in earth. Im Himmel und auf der Erde. Bless these words in your presence, I pray. Segne diese Worte in deiner Gegenwart. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want to speak this morning about celebrating life in Christ. Ich möchte heute sprechen darüber, das Leben zu feiern in Christus. And I want to start with a verse on the Leinwand. Und ich möchte beginnen mit einem Vers, den könnt ihr hier auf der Leinwand sehen. I want you to think of this term in Christ. Und ich möchte, dass ihr mal darüber nachdenkt, über diesen Begriff in Christus. And this comes from 2 Corinthians chapter 5. Der Vers stammt aus 2. Korinther 5. Verse 21. Das ist der Vers 21. God made him, speaking of Jesus. Gott hat ihn, da spricht es von Jesus. So we can just say, God made Jesus, who had no sin, to be sin for us. Gott machte Jesus, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde. That's what the cross here is all about. Darum geht es hier im Kreuz. Now watch this, that in him we might become the righteousness of God. Ich lese den ganzen Satz vor. Den, der die Sünde nicht kannte, hat für uns zur Sünde gemacht. Just read it again. Auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So God made Jesus, and Jesus knew no sin. God made him to become sin. Hat Jesus zur Sünde gemacht. That's why Jesus said on the cross, my God, why have you forsaken me? Das ist der Grund, warum Jesus am Kreuz ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? The only time Jesus did not call his Father, Father. Das ist die einzige Stelle, wo Jesus ihn nicht Vater genannt hat. Because he was made sin. Denn wurde zur Sünde gemacht. For us. Für uns. He was treated on the cross as the most wretched, miserable, incredibly wicked person ever existed. Ist am Kreuz so behandelt worden wie die schlimmste, bösartigste, übelste Person, die je existiert hat. He took all of our sin upon himself. Denn hat all unsere Sünde auf sich selbst geladen. And God punished him. Und Gott hat ihn bestraft. As the worst criminal that could ever exist. Wie den schlimmsten Verbrecher, der je hätte existieren können. He was the sum total of all of our sins together. War die Gesamtsumme all unserer Sünden zusammengenommen. Imagine if there was one person on earth. Stellt euch vor, es gäbe eine Person auf der Erde. And this person committed more sin than every human being put together ever committed. Und diese Person würde mehr Sünden begangen haben als sämtliche Menschheit versammelt gemeinsam. This person lied and killed and stole more than everybody put together in all of history. Diese Person hat mehr Verbrechen begangen, gelogen, gestohlen und alles. Just one person. Als alle anderen der Menschheit. This like decrepit, like he murdered and raped and stole and lied. He was this unbelievable sinner. Hat gemordet, hat gestohlen, hat gelogen, hat vergewaltigt, missbraucht. Worse than Hitler and Stalin, all these guys, much worse than all of them put together. Schlimmer als Hitler, Stalin, alles zusammen. What would we do to this person? Was würden wir mit dieser Person tun? And Jesus became that person. Und Jesus wurde für uns zu dieser Person. He who knew no sin became sin. Der die Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde. That we would become the righteousness of God in him. Auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. What does it mean to be in Christ? Was bedeutet das, in Christus zu sein? See this wedding ring here? Seht ihr diesen Ehering? About 27 years ago, vor etwa 27 Jahren, I was standing at an altar, stand ich an einem Altar, and I said, I do. Und ich sagte, ja, ich will. I do take this woman to be my wife. Ja, ich will. Ich nehme diese Frau zu mir anvertrauten Frau. And she said, I do take this man to be my husband. Und sie sagte, ja, ich will. Ich nehme diesen Mann als meinen Ehemann. And we exchanged rings. Und wir haben die Ringe ausgetauscht. We signed papers. Haben Unterschrift drunter gesetzt unter Papiere. And that meant that anything that she, any kind of trouble that she had gotten in the past is now my trouble. Und vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten, die sie vielleicht mitgebracht hat aus der Vergangenheit, sind auch zu meinen Schwierigkeiten geworden. Any secret bills or debts that she had were now mine. Vielleicht geheime Rechnungen oder geheime Schulden, die sie gehabt hätte, das wären meine geworden. Any blessings that she had were mine. Aber auch ihre Segnungen wären meine geworden. What do you got? Well, I got a car. What else do you got? Was hast du? Na, ein Auto. I got a microwave. Well, I got a dishwasher. Eine Mikrowelle. You start talking about. Geschirrspüler. You know. And my dad's gonna give me this. Und mein Papa, der wird mir noch das geben. And my mom said she'll give us this. Und meine Mutter hat mir das versprochen. It's like, wow, we're coming together and everything is ours now. Alles wird jetzt unser Gemeinsames sein. That's what it means to be in Christ. Das bedeutet es, in Christus zu sein. When we receive Jesus, wenn wir Jesus empfangen and say, Jesus, und sagen, Jesus, be my Savior, be my Lord. Sei mein Retter, sei mein Herr. I repent of my sin. Ich bereue meine Sünde. I am not worthy. Ich bin es nicht wert. Cleanse me, wash me. Reinige mich, wasche mich. Give me the gift of eternal life. Gib mir dieses Geschenk des ewigen Lebens. I submit my life to you. Ich tue mein Leben dir unterordnen. The Bible says he writes my name in heaven. Die Schrift sagt, dass er meinen Namen in den Himmel schreibt. And when he writes my name down, und wenn er meinen Namen da niederschreibt, I become part of the bride of Christ. Bin ich ein Teil der Braut Christi. And we have no idea what this means yet. We have like absolutely zero idea. Wir haben nicht ansatzweise eine Vorstellung davon, like, was das bedeutet. Maybe just a speck of an idea. Vielleicht nur so ein kleines kleiner Blick. Like one grain of sand on the Mojave Desert idea. Vielleicht irgendwie so ein Sandkörnchen in einer riesigen Wüste. Because when we get to eternity, denn wenn wir in die Ewigkeit gelangen and God shows us all the glory of Jesus, und Gott uns all die Herrlichkeit Jesu zeigt and how he raised him up, und wie er ihn auferweckt hat und erhoben hat, every name, erhoben hat zum Namen über allen Namen, and we see all that is his, und dann alles sehen, was ihm gehört, all of his dominion, all seinen Herrschaftsbereich, and then he says to us, dann sagt er zu uns, do you see all that I have? Siehst du alles, was ich da habe? Do you see all the angels worshiping? Siehst du da die Engel, wie sie anbeten? Do you see my glory? Dann siehst du meine Herrlichkeit, and authority and power? Die Autorität, die Macht. It's yours. Es ist deine auch. Because you are in me. Weil du ja in mir bist. Do you see my righteousness? Siehst du meine Gerechtigkeit? It's yours. Es ist deine. Everything that Jesus has is ours. Alles, was Jesus hat, es ist auch unseres. And this is the only way that we could stand before him. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie wir überhaupt vor ihm stehen können. Speaking of the Father. Jetzt, wenn man von dem Vater spricht, when we stand before the Father, wenn wir vor dem Vater stehen, he sees Jesus. Dann sieht er Jesus. Because we have, denn wir everything haben he is, alles, was er hat. Because we are in union with Christ. Weil wir eins sind mit Christus. He's my husband. Er ist mein Ehemann. So when the devil talks to us, wenn der Teufel zu uns spricht, we say, why don't you talk to my husband? Kleiner Moment, warum sprichst du nicht mit meinem Ehemann? You know, I don't think that you're worthy of following Jesus. Also ich glaube nicht, dass du es wert bist, dass du Jesus nachfolgen solltest. Do you ever feel like that? Fühlst du dich manchmal so? Let me read a letter I got from Russia this week. Lass mich mal einen Brief vorlesen, den ich aus Russland bekommen habe. Dear Pastor Rob. Lieber Pastor Rob. Just want you to know that I'm really blessed by the messages that I download from the internet. Ich möchte einfach, dass du weißt, dass ich wirklich gesegnet bin durch die Botschaften, die ich aus dem Internet herunterlade. I'm blessed from one side. Ich bin gesegnet von der einen Seite. And sometimes discouraged from the other. Bin gesegnet auf der einen Seite, aber auch manchmal entmutigt auf der anderen. Discouraged, because I still can't experience such a close walk with the Lord after 10 years of Christian life. Entmutigt, weil ich nach 10 Jahren, der ich jetzt nun Christ bin, immer noch nicht zu diesem engen Wandel mit Gott erleben kann. Sometimes I wonder if he's there. Manchmal frage ich mich, ist er überhaupt da? If he is there, why, wenn er da why ist, is he not so evident? Wenn er da ist, warum ist er nicht so greifbar oder fassbar für mich? Not so speaking or guiding like, say, in your life. Warum spricht er nicht so? Oder warum leidet er nicht so stark, wie ich das in deinem Leben vermute? My life with God is just up and down. Mein Leben mit Gott, es geht einfach rauf und runter. I don't like it. Und das mag ich nicht. I hope it will be more stable finally. Ich hoffe, dass es irgendwie dann letztendlich stabiler wird. By the way, und nebenbei gesprochen, yesterday I wrote a letter from Father to myself. Gestern habe ich einen Brief vom Vater an mich geschrieben. For those who are new this morning, für die, die heute früh jetzt neu da sind. I was just mentioning that in my journal with God in my quiet time. Ich habe erwähnt, dass ich jetzt in meiner stillen Zeit in meinem Tagebuch oder Journal hineingeschrieben habe. I decided that I would write a letter from the Father to myself. Ich habe eine Entscheidung getroffen und habe gedacht, schau, ich möchte einfach mal einen Brief schreiben, so wie der Vater ihn an mich richten würde. The kind of letter that I would love to hear from him. So eine Art von Brief, wie ich ihn gerne von ihm gerne hören würde. So I wrote this letter, dear Rob, you know, so habe ich diesen Brief geschrieben, lieber Robert. Thinking about you, ich denke an dich and I signed that your heavenly father. Und ich habe ihn unterschrieben mit deinem himmlischen Vater. And the more I read it, und je mehr ich ihn aber gelesen habe, the more I realized I didn't write it. Habe ich doch erkannt, dass ich ihn eigentlich gar nicht selbst geschrieben habe. The more I read it, the more I realized that the Holy Spirit was speaking right to me. Und je mehr ich ihn gelesen habe, habe ich einfach ist mir bewusst geworden, dass eigentlich der Heilige Geist zu mir gesprochen hat. And that I was just prophesying right to my own heart. Und dass ich einfach diese Weissagen zu meinem eigenen Herzen ausgesprochen just habe. Speaking the mind of the Holy Spirit to myself. Und so war das einfach der Sinn des Heiligen Geistes, den ich zu mir selbst gesprochen habe durch my ihn. Wife wrote a letter from the Father to herself. Dann schrieb auch meine Frau einen Brief von dem Vater zu sich and selbst. She read it. I started, you know, to choke and, and I started getting little tears und in the sie las eyes, ihn vor und mir kamen die Tränen. And this is what he writes. Und jetzt kommt, was er wieder schreibt. He said, I wrote the letter, and he said, if it was really true. Und ich habe diesen Brief geschrieben und habe mir gedacht, wenn es wirklich wahr ist, I would be the most happiest person in the world. Dann möchte ich die glücklichste Person sein in der ganzen Welt. Needing nothing. Brauche nichts. And wondering about nothing. Und habe auch gar keine Sorgen und gar keine Fragen. Now, here's my question. Hier kommt meine Frage. Do you think that you could write a more loving letter to yourself than God the Father could write to you? Denkst du, dass du an dich einen Brief schreiben könntest, der mehr Liebe enthalten würde als der Brief Gottes des Vaters an dich? Do you feel that you have more love for humanity than God does? Glaubst du, dass du mehr Liebe in dir hast für die Menschheit als Gott selbst? If you write a letter to yourself from God the Father, wenn du einen Brief an dich selbst schreibst, von Gott dem Vater her, you can be rest assured, dann kannst du darin einfach ganz sicher sein, that no matter how incredibly beautiful you write this letter to yourself, dass egal wie wunderbar und wie schön du diesen Brief da schreibst, der an dich selbst gerichtet ist, that God is far more abundantly beyond anything you could imagine in your mind about yourself. Dass Gott viel, viel weit darüber hinausgeht, über was nur irgendwie dir träumen könntest in deinem Verstandssinn. 1 Corinthians 2. 1. Korinther 2. No eye has seen, kein Auge hat gesehen, no ear has heard, kein Ohr hat gehört, has not even entered the mind of a human, ist auch nicht in den Sinn eines Menschen gelangt. All that God has prepared. All das, was Gott da bereitet hat. I was mentioning how I was 50 years old a couple weeks ago, for those who are new. Also die neu sind, ich bin jetzt 50 Jahre alt geworden. And I want to end my last 40 or 50 years the way I started my Christian life. Letzten vielleicht 40, 50 Jahre so abschließen, wie ich auch mein christliches Leben begonnen habe. I started my Christian life seriously radical. Ich habe mein christliches Leben einfach begonnen mit einer ganz ernsten Radikalität. And I heard a message 2 years ago when I was in California. Und ich hörte eine Botschaft vor 2 Jahren, als ich in Kalifornien war. This lady, her name is Becky Terabassi. Von einer Dame, ihr Name ist Becky Terabassi. And she said that for 28 years she has spent 1 hour a day with God, an unbroken hour of fellowship with God. Und sie sagte, seit 28 Jahren nun verbringt sie jeden Tag einfach eine ganz klar hingegebene, ununterbrochene Stunde mit Gott. At the moment she's leading this revival across America among the in the university. Und jetzt führt sie eine Erweckung an in Amerika, die ganzen Universitäten erreicht. And so she said these words. Und so sprach sie diese Worte. I am a nobody. Ich bin eigentlich ein Nichts. And if God could do it for me, God can do it for you. Und wenn Gott das für mich tun kann, dann kann er es auch für dich tun. So I decided that I'm going to spend an hour with God for the rest of my life. Und so habe ich mich entschieden, dass ich einfach eine Stunde mit Gott verbringe, jeden Tag für den Rest meines Lebens. Every day. Jeden Tag. Is it easy? Ist das leicht? If I don't plan it in the morning, it's impossible. Und wenn ich das nicht am Morgen direkt plane, ist es unmöglich. If I don't plan it the night before, it's impossible. Wenn ich es nicht schon direkt den Abend vorher plane, wird es unmöglich. There are so many things that come into my day, just like locusts. Da gibt es so viele Dinge, die da in meinen Tag eindringen wollen, wie die Heuschrecken. My day fills up like unbelievable. Mein Tag erfüllt sich sofort an mit unglaublichen Dingen. The night before, I have to ask my wife, what's my schedule tomorrow? Am Abend zuvor muss ich immer fragen, meine Frau, was ist morgen unser Plan? I have an appointment with my heavenly Father. Weil ich habe ja eine Verabredung mit meinem himmlischen Vater. And I'm going to put that in my book. Und das trage ich ein in mein Buch. And I'm going to keep it. Und ich werde das auch so halten. Suddenly, so much of the Bible makes a lot more sense. Plötzlich macht so viel von der Bibel einfach viel mehr Sinn. Romans chapter 8, verse 28. Römer 8, Vers 28. All things work together for good for those who love God. Alle Dinge wirken zusammen zum Guten für die Gott lieben. I've often asked myself, do I love? How do I know I love God? Ich habe mich oft gefragt, wie weiß ich das überhaupt, ob ich Gott liebe? How do I know I love God? Wie weiß Maybe ich das I don't denn? Love God. Excuse me? Maybe I don't. Vielleicht liebe ich Gott nicht. God, do I love you? Liebe ich dich? How do you know who you love? Woran weißt du, ob du jemanden liebst? Who do you like spending time with? Mit wem verbringst du gerne Zeit? Do I love my wife? Liebe ich meine Frau? I would rather spend time with her than anyone on the planet. Ich möchte lieber mit ihr Zeit verbringen als mit jeder anderen Person auf dem Planeten. If we love God, wenn wir Gott lieben, we want to spend time with him. Dann wollen wir auch Zeit mit ihm verbringen. Now today I want to talk about celebrating life in Christ. Heute möchte ich euch sprechen über das Feiern des Lebens mit Christus. And I would like to help us, und ich möchte uns helfen, draw near to the Father. Uns dem Vater einfach zu nahen. Now put some more verses on the screen. Noch ein paar mehr Verse jetzt auf der Leinwand. This is from Romans chapter 8. Es kommt aus Römer 7 hier. Starts with 7, though. Wir beginnen mit Römer 7. And it says this is toward the end of the chapter. Am Ende des Kapitels. This is Paul the Apostle who writes. Paulus der Apostel, der schreibt. He says, so I find this law at work. Also finde ich das Gesetz für mich. When I want to do good, evil is right there with me. Wenn ich das Rechte ausüben will, dass das Böse bei mir vorhanden ist. It's so funny, you know, I got to have my quiet time, everything's quiet. Meine stille Zeit, alles ganz ruhig, alles scheint vollkommen. I have the music, a little bit of music on. Ein klein wenig Anbetungsmusik. I have my juice ready and I have my journals there, my Bibles there. Da ist mein Tagebuch, meine Bibel. I'm just like humming along and I'm so happy and I can't find my glasses. Und dann finde ich aber meine Brille nicht. It's like, where are my glasses? Wo ist meine Brille? Meine Brille? They're right here, you know. Das my glasses muss are right here. Hier sein, das, also five minutes gleich. Later, it's like, where are my glasses? Wo sind meine Brille? Mary, do you know where my glasses are? Weißt du, meine Brille ist? I'm thinking, incredible. I want to do good, and evil is right there with me. Unglaublich, ich möchte das Gute tun, aber das Böse ist direkt bei mir. I think, oh man, oh man. Let's go oh, next man, one. Oh man, oh man. For in my inner being, I delight in God's law. Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. And that's why we're here today. Und das ist der Grund, warum wir hier Because sind. We delight in God's law. Weil wir ja Wohlgefallen haben an Gottes Gesetz. Let's go further. Gehen wir But weiter. I see another law at work in the members of my body. Aber ich sehe, wie ein anderes Gesetz in meinen Gliedern wirkt. There's two natures in me at war. In mir, das sind zwei Naturen, die sind miteinander im Krieg. This other thing is waging war against the law of my mind. Das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet. In making me a prisoner of the law of sin at work within my members. Und mich in Gefangenschaft bringt und das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. You can be a prisoner of anger. Du kannst ein Gefangener sein des Zorns. Or bitterness or jealousy. Der Bitterkeit oder der Eifersucht. Or complaining. Oder des Beklagens. Or lust. Der Lust. Or lying. Des Lügens. Or being irritable. Einfach leicht or irritiert unbelieving zu werden. Or disobedient. Ungläubig, ungehorsam. Okay, next. Verse 24. What a wretched man I am. Ich elender Mensch. I don't want you to raise your hand, but how many people have said that to yourself maybe today? Ach, wie viele Leute haben das vielleicht heute zu sich gesagt? How many wives have said that about their husband? What a wretched man or wie viele vice Frauen versa? Haben das ihren Männern gesagt oder vielleicht auch umgekehrt? Was für ein elender Mensch. This is the Apostle Paul. What a wretched man I am. Das sagt der Apostel Paulus über sich. Was für ein elender Mensch bin ich? Who will rescue me from this body of death? Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? This body is going to die. Dieser Leib, er wird sterben. Who will rescue me from this body that is going to eventually die? Wer wird mich retten von diesem Leib, der schließlich einmal einfach abstirbt? Because it's just sinful. Er ist einfach sündig. Vers 25. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. See, we can celebrate today. Wir können heute feiern. We can celebrate life. Wir können das Leben feiern. In Christ. Das Leben in Christus. Look at this next declaration after this. So then I myself in my mind am a slave to God's law. Also nun diene ich selbst mit dem Sinn Gottes Gesetz. But in the sin nature, a slave to the law of sin. Mit dem Fleische aber der Sünde Gesetz. Next verse. Nächster Vers. Therefore. Also. And this is a most powerful verse in the Bible. Und das ist der mächtigste Vers in der Bibel. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Also ist es keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. We are his bride. We are in union with him. Wir sind seine Braut. Wir sind mit ihm vereint. Go a little further. Because in Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. There's this law of the Spirit of life. You can turn it off. Da ist das Gesetz des Geistes des Lebens. It's in Christ. Und das ist in Christus. And that law is activated as we draw near to the Father. Und dieses Gesetz, es wird aktiviert in dem Moment, wo wir uns dem Vater nähern. That life comes out of fellowship with God. Und dieses Leben kommt aus der Gemeinschaft mit Gott. But there's another side of us that's very real. It's very sinful. Aber es gibt eine andere Seite auch bei uns, die ganz, ganz real und wirklich ist, aber auch sehr sündig. The thoughts that go deep inside the mind and the motives. Die Gedanken, die ganz tief irgendwie in einem Sinn, in einem Gedanken verborgen ist und die Motive dahinter. The things that we will very secretly think about somebody, but we won't say them. And go ahead. Diese Dinge, die wir da irgendwie im Geheimen vielleicht über jemand anders denken, aber eigentlich nie aussprechen wollen. They might not even surface to our conscious mind. Und sie kommen vielleicht auch nicht immer in unser Oberbewusstsein. But if you think about it, you can sense, you can see them in the subconscious moving around. Aber wenn du darüber nachdenkst, dann kannst du sehen, wie sie irgendwie Unterbewusstsein so daher schwimmen. If you think of the subconscious mind, it's like looking at fish in the water. Das Unterbewusstsein ist so ein bisschen wie wenn man Fische im Wasser betrachtet. The conscious mind, you can look in the water and you can identify, oh, that's a catfish. I know what kind of fish that is. Also zum Beispiel das Oberbewusstsein ist wie wenn du aufs Wasser schaust und da siehst du einen Fisch. Schau, das ist ein Katzenfisch. Look at the salmon. Look at the whatever, you know. Schau, da ist Lachs. And then the subconscious is like fish that move deeper that you can't identify, but you see them moving. Unterbewusstsein ist so, wie wenn du hinunterschaust und da ist irgendwo Fisch und du siehst da Bewegung, du kannst es aber nicht identifizieren. Then the unconscious mind is deeper. You know they're down there, but you can't see them. Unbewusstsein ist das noch viel tiefer. Du weißt, da muss irgendwas unten sein, du kannst es aber nicht sehen und erreichen. You saw the fish disappear into the darkness. Du hast gesehen, wie der Fisch da einfach entspannt, unten in der Finsternis. We have to deal with all this stuff, right? Und wir müssen mit all diesen Dingen irgendwie umgehen. We're in this lifelong process of walking with Christ. Wir sind in diesem lebenslangen Prozess, wo wir ja mit Christus wandeln. And there's so much that wants to keep us and convince us that we're not worthy to draw near to God the Father. Und da gibt es so viel, was uns da zurückhalten möchte und uns sagen möchte, dass wir nicht würdig wären, uns Gott zu nahen. But we are worthy in Christ. Aber wir sind es wert in Christus. And when we draw near, despite ourselves, und wenn wir uns ihm nahen, trotz unser selbst, we bring glory to the Father through Jesus. Dann bringen wir dadurch Herrlichkeit dem Vater durch Jesus. Remember the story from last week, Matthew chapter 22. Erinnert ihr euch an die Geschichte von letzter Woche, Matthäus Kapitel 22? The king had a son and he had this wedding. Der König hatte einen Sohn und er richtete eine Hochzeit aus. And the people who were invited didn't want to come. Aber die Leute, die eingeladen waren, sie kamen so nicht. So the king said, look, go to the highways and the byways and invite them all. Und der König sagt, geht auf die Straßen, geht auf die Kreuzungen und ladet sie alle ein. The good and the bad. Die Guten und die Schlechten. The good and the bad. Die Guten und die Schlechten. Did we hear you right? Haben wir das recht Invite gehört? Invite them all. Lad sie alle ein. I want my house full. Ich möchte, dass mein Haus voll ist. The good and the bad. Die Guten und die Schlechten. You mean like thieves and robbers? Diebe, Räuber. I mean, sir, they may steal the candles and the plates. Herr, die Kerzenleuchter und die goldenen Teller. Invite them all. Lad sie alle ein. The good and the bad. Die Guten und die Schlechten. And so they go and they declare this. The king is having this marriage for his son, and everybody's invited. Und so durchziehen sie das ganze Land und rufen: Der König hat dieses Hochzeitsmahl. Alle sind eingeladen. Everybody? Alle? Even me? Ich auch? Even you? Ja, du auch. Really? Wirklich? But I'm so wretched. Aber ich bin doch so ein übler Bursche. Even you? Ja, du auch. You don't know me. I'm a liar. I'm a killer. I'm a bad person. Ein Mörder. Even you? Auch du. Okay. Na gut. And as this huge line is walking to the castle. Und da stehen sie schon Schlange und reihen sich auf and their friends are like, Palast. Where are you going? Wo gehst du denn hin? I'm going to the castle. Ich gehe da zum Palast. For what? Wofür? For the marriage, for the son. Zum Hochzeitsmahl, der Sohn heiratet. You are too wretched. Na, du nicht. Look du at you. Look Schau at dich you. Doch an. Schau dich an. You are dirty. You are a liar. I know you. Ich kenne dich doch. But he said anyone can come. Er hat gesagt, jeder kann kommen. And I'm an anyone. Und ich bin ein jeder. They'll throw you out. Die werden dich rauswerfen. They'll mock you. Verspotten. It's a trap. Das ist nur eine Falle. Once you get there, the king will say, aha. Wenn du dahin kommst, der König sagt, ah, da bist du. And he'll kill you. Er wird dich umbringen. I'll take my chances. Na? Ich will das Risiko eingehen. Wretched people. Diese üblen Leute. These like liars and stealers and all these Diebe. People. They come by faith. Sie kommen im Glauben. They come to the door. Sie kommen zum Tor. And there are these servants there. Und da sind die Diener. Incredibly. Unglaublich fein gekleidet. Welcome, welcome. Willkommen, willkommen, komm, they are the komm. Ushers. Das sind die Ordner. They're saying welcome into, hey, the, willkommen. Into the house of the king. Willkommen in das Haus des Königs. Just like you are. Komm, so wie du bist. Well, I feel very dirty and self-conscious. Irgendwie ein bisschen dreckig und irgendwie bin ich mir zu sehr mehr selbstbewusst. We've taken care of that. Ah, wir kümmern uns drum. What's your size? Was ist deine Größe? I don't know. Weiß ich nicht. Just wait a minute. Ein Moment. Okay, okay, passt schon. Everybody gets this garment. Jeder bekommt dieses Gewand. And it fits perfectly. Das Festgewand. This und es passt is now perfekt. Their garment. Es ist ihr Festgewand. It belongs to es gehört them. Ihnen. They are now in Christ. Sie sind jetzt in Christus. When we come to Jesus, he gives us a garment. Wenn wir zu Jesus kommen, dann gibt er uns dieses Gewand. But on the inside, you know, in our lives, we feel dirty and unworthy. Aber innen drinnen, so in unserem Leben, da fühlen wir uns manchmal irgendwie ein bisschen dreckig und unwürdig. Aber die Tatsache ist ja die, dass das Einzige, was uns je reinmachen kann, das ist, dass wir uns Gott einfach nahen. Das ist die einzige Möglichkeit, die unser Leben ändern kann. Und wenn wir darauf warten, dass wir uns irgendwie rein genug fühlen, dann wird es nie zu dieser Zeit kommen. Spend time with God, even if it's 5 minutes a day. Verbring einfach Zeit mit Gott. Und wenn es nur 5 Minuten sind am Tag. Make an appointment with God. Oder 15 Minuten. Mach einfach eine Verabredung mit Gott. I'll just close with this. Ich werde damit abschließen jetzt. It's been 2 weeks now. Es sind jetzt 2 Wochen. And you know what my experience is? Und weißt du, was meine Erfahrung dabei ist? First of all, zuallererst, everything in hell wants to get that hour out of my life. Die gesamte Hölle möchte einfach diese Stunde aus meinem Leben treiben. I'm not gonna let it happen. Aber ich werde es nicht zulassen. Even if I have to offend people, I'm not gonna let it happen. Selbst wenn ich da vielleicht Leute beleidigen müsste dabei, ich werde es nicht zulassen. Number two, Nummer zwei. The hour is never enough. Die Stunde ist nicht genug. Can you believe that? Könnt ihr das glauben? The hour is never enough. Die Stunde ist nie genug. Yesterday I went 2 hours. Gestern waren es 2 Stunden. Because the hour was not enough. Denn die Stunde war nicht genug. By the time you read and you spend time and you read your journal and you think about what God said to you and you think about people read the Bible, it's gone. Wenn du dazu kommst und dann anfängst zu lesen und das Journal zu betrachten und denkst über Leute nach und plötzlich ist die Zeit einfach verstrichen. You know what I'm starting to realize? Und wisst ihr, was da jetzt beginne zu erkennen? A lot of supernatural things are happening. Plötzlich beginnen da übernatürliche Dinge. Die geschehen einfach. That are saving me time. Die mir einfach Zeit sparen helfen. God is moving on my behalf. Gott, er setzt sich in Bewegung für mich. And I want to spend the rest of my life celebrating life. Und ich möchte den Rest meines Lebens so verbringen, in Christ, dass ich das Leben in Christus feiere, I can draw near to my heavenly Father, da ich mich ja meinem himmlischen Vater nahen darf, just like I am. So wie ich bin. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, you see each one of us here today, du siehst jeden einzelnen von uns hier, and some of us are afraid of you. Und einige haben vor dir Angst. Maybe there's things in our lives that keep us from you. Vielleicht sind da Dinge in unserem Leben, die uns von dir abhalten. We don't want to talk about it with you. Und wir wollen darüber ins Gespräch kommen mit dir. We're kind of afraid. Wir haben so ein bisschen Angst davor. But you understand that. Aber du verstehst das. You understand the law of sin that works inside of us. Du verstehst dieses Gesetz der Sünde, was in uns wirkt. You want us to come near to you. Du möchtest, dass wir uns dir nahen. Through Jesus. Durch Jesus. You want us to come near to you with this robe on us. Du willst, dass wir uns dir nahen und dieses Festgewand anhaben. Because as your word said, there's no condemnation. Denn so sagt dein Wort, es gibt keine Verdammnis. No condemnation for those who are in Christ. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. We love you this morning. Wir lieben dich, Herr. Father, I pray that our church would be everything that you would want it to be. Vater, bitten, dass unsere Gemeinde all das ist, wozu du sie haben möchtest. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Amen. Okay, let's have the people who are going to help with the prayer. If prayer is on your heart, come to the front to pray for people. Wenn es auf eurem Herzen liegt, kommt nach vorne, betet für Leute. And let's have the ushers come forward and get the bread and the wine ready. Die Ordner kommen nach vorne, Brot und Wein. And maybe you're here this morning and you've never received Jesus. Und vielleicht bist du heute früh hier und du hast noch nie Jesus empfangen. Means if you died today, you have no idea where you would go. Wenn du heute sterben würdest, du hast nicht die geringste Ahnung, wo du dann hingehst. Pray with me. Bete mit mir. And ask God into your life. Und bitte Gott in dein Leben hinein. Close your eyes. Schließe einfach die Augen. And say, God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Through his sacrifice on that cross. Durch sein Opfer am Kreuz. I don't know anything about you really. Eigentlich weiß ich gar nichts über dich. But I want to. Aber ich möchte. I want to have a father in heaven. Ich möchte einen Vater haben im Himmel. That I can talk to every day. Mit dem ich jeden Tag sprechen kann. Save me. Errette mich. Forgive me. Vergib mir. Give me the gift of eternal life. Gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. Lord, bless this time, we pray. Herr, segne diese Zeit, darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.